Ich möchte erstmal die große Rolle, die Berlin in der Zukunft spielen will und in der Frage der Kunst und Kreativität spielen will, anzweifeln. Sagen, lieber Jochen Sandig, wenn hier etwas fehlt, was sozusagen der Unterschied ist zu den großen Städten wie Florenz oder Paris, wo sich eine solche Szene entwickelt hat. Sie waren immer gefestigt in einem Formgefühl, das durch das ganze Volk durchging. Ja? Sie hatten ja, wenn Sie in der Renaissance, wir sprechen hier von der Zeit zum ab 1450, durch Florenz gingen, nicht nur die Spitzen, Lorenzo de' Medici als der sozusagen derjenige, der die Richtung vorgegeben hat und ein paar große Künstler, sondern sie hatten ein im Volk verwurzeltes Formgefühl, ja, was jeder Straßensänger in Florenz, und das können Sie auf Darstellungen der, des Volkslebens in Florenz sehen, wenn Sie in das Museo della Città di Firenze gehen zum Beispiel. Und daran scheint es mir in Berlin zu mangeln. Ich selber wohne in Salzburg und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, immer wenn ich nach Berlin komme, ist es für mich ein ziemlicher Kulturschock, zu sehen, dass es doch ein, der Berliner würde vielleicht sagen, einen Knick in der Optik gibt. Und ich habe vorhin mit Raphael Kugel darüber gesprochen, wann Berlin eigentlich am spannendsten war, wann es eigentlich das war, was ihr hier die ganze Zeit versprecht, die große kreative Stadt, die große Stadt der Kunst. Das waren die 30 Jahre der Herrschaft Wilhelms II. Und warum? So wenig es sozusagen in der politischen Führung hat es ihm sehr stark gemangelt, aber er hat eine ästhetische Führung vorgegeben. Und das ist eben der Unterschied, das jetzt auch als Frage an Sie, liege ich da richtig, ist nicht Lorenzo de' Medici sehr viel mehr als nur ein Mäzen, sondern er hat sozusagen eine ästhetische Richtung vorgegeben und das fehlt heute. Das kann in Berlin niemand machen, schon gar nicht der regierende Bürgermeister. Ich erwarte, ich erwarte eine solche Rolle eher von München. Das scheint mir deswegen, solange ich Berlin kenne, ich weiß noch, ich fuhr mit meinen Eltern in den 60er Jahren hierher und ich sagte, Mama, Papa, das ist ja sehr fad hier. Meine Eltern haben mir gesagt, das ist die Stadt der Zukunft. Und seitdem ich Berlin kenne, ist es die Stadt der Zukunft, nur die Zukunft ist immer noch nicht eingetreten. Ist es nicht doch ein bisschen wie Warten auf Godot? Ich weiß es nicht, das kann vielleicht Berliner viel besser beantworten. Der Cosimo hat ja was ganz Spannendes gemacht, der hat ja das so ein bisschen aus seinem Unternehmertum heraus kreiert. Also der hat sich quasi so eine Stadt, diese Stadt selber geformt und selber modelliert, indem er so in alle Bereiche, die diese Stadt damals so durchdrungen hat, so eingedrungen ist und das einfach mal so für sich angenommen hat. Der ist dann in die Politik gegangen und er war sehr naturwissenschaftlich interessiert und hat sich überall da seine Nase reingehalten. Und ich glaube, dass es einfach auch so ein Zeichen dieser Zeit war, dass sie sich dann so ein bisschen versucht haben, ihr Umfeld auch zu schaffen. Ja? Also die haben nicht einfach so auf Gegebenheiten reagiert, sondern haben sich diese Gegebenheiten tatsächlich selber geformt. Und das ist eigentlich das Spannende gewesen, was damals passiert ist. Also ich will Ihnen absolut zustimmen, Herr Reimertz, dass Berlin nicht schön ist. Aber Berlin ist schön aufregend und anregend. Und ich denke, Stadt der Zukunft würde ich auch nicht sagen. Ich würde sagen, Berlin ist im Moment die Stadt der Gegenwart. In Berlin passiert es gerade wirklich. Ob das noch in 10 oder in 20 Jahren so ist, kann ich nicht sagen. Ich sage aber, dass in der Zeit zwischen dem Mauerfall und heute, also in den letzten 22 Jahren, Berlin sich quasi als ein, wie unter einem Brennglas sich auflädt mit Menschen, die hierher kommen, teilweise auch bleiben, hängen bleiben, hier verweilen, die wirklich extrem viel voranbringen. Also auch in dieser Zukunftsperspektive sehe ich zum Beispiel, dass gerade im Gründungsbereich, wir reden hier ja auch über Unternehmensgründungen, es gibt unglaublich viele Firmen, die viele gar nicht kennen, Native Instruments zum Beispiel mit 450 Angestellten aus dem Künstlerischen, die machen eine der weltgrößten Software für Musiker, also sehr, sehr erfolgreiche Musiksoftware. Eine andere Firma, Ableton, hat sich auch hier angesiedelt, auch sehr erfolgreich. Das sind zum Beispiel jetzt zwei Fallbeispiele. Wir haben im Radialsystem im Februar einen Gründerkongress, wo vom Silicon Valley junge Startups, die Startup-Szene Berlin treffen und auch Private-Equity-Leute, die quasi investieren in diese Firmen, werden sich die genau unter die Lupe nehmen. Und es findet schon etwas statt im Moment, wo ich sagen würde, hinter den Kulissen, hinter den Fassaden, die alle nicht schön sind. Berlin hat keine ästhetische Linie, völlig richtig. Wenn man durch die Stadt läuft, ist man teilweise schockiert, wie hässlich diese Stadt ist. Es gibt selbst ein Stimmmann, der als Senatsbauleiter versucht hat, so eine gewisse Ordnung herzustellen, ist daran gescheitert. Der Potsdamer Platz, wenn man die Gebäude anschaut, jedes Gebäude sieht aus, als wäre es die Rückseite eines Gebäudes. Wir sind uns darüber einig. Berlin ist nicht schön. Die Menschen kleiden sich auch nicht unbedingt schön. Es geht darum auch nicht. Es ist nicht die Stadt der Oberfläche. Das ist eher München. Berlin ist die Stadt dessen, was hinter der Fassade ist. Hinter diesen bröckelnden, immer noch... Diese Stadt gibt sich nicht unbedingt den Anstrich, jetzt schön zu sein, tut sie auch gar nicht, sondern findet das aufregende Berlin des Undergrounds, auch dieser Spirit, der findet in stillgelassenen Fabriken statt, der findet natürlich auch ganz stark in der Clubszene statt. 95% aller Künstler in Berlin sind eben nicht angestellt. Das ist die sogenannte freie Szene, die ist riesig, die ist so... unglaublich groß. Es gibt allein 400 Galerien hier, aber es gibt daneben 1000 Projekträume, die nicht kommerziell, nicht profitabel arbeiten. Es gibt, wie gesagt, auch die berühmt-berüchtigten 400 Clubs. Es gibt natürlich die drei Opern und die Theater, die Schauspielbühnen, die subventioniert sind. Daneben gibt es aber oft Theater in einer Hülle und Fülle, wie keine andere Stadt in Europa sie zurzeit hat. Das wird nicht so bleiben. Davon bin ich fest überzeugt. Wir werden Räume verlieren. Gerade ein Ort, den ich mitgegründet habe vor 22 Jahren, das Tacheles, ist quasi implodiert, ist geschlossen worden. Aber all die Menschen, die damals da waren, die sind verteilt. Die haben sich quasi ausgestrahlt, teilweise in Berlin, sind woanders gelandet, in anderen Städten auch, haben neue Projekte gegründet. Das ist auch interessant. Aber ich, deswegen glaube ich schon, dass man sagen kann, im Moment ist Berlin diese Stadt, diese Creative City, und bleibt sie es oder nicht, ist eine ganz andere Frage, eine Diskussion, über die wir gerne reden können. Da bin ich mir selber nicht so sicher. Auf welche Weichen werden jetzt gestellt, in welche Richtung bewegt sie. Aber es ist das größte Kapital dieser Stadt, die größte Ressource dieser Stadt ist sozusagen ihr Ideenpotenzial, ihre Vielfalt. Eben leider nicht. Ich finde, bin auch Ästhet, ich würde mir auch wünschen, Berlin wäre schöner. Ich war jetzt gerade in Rom. Natürlich hat man da eine ganz andere Gefühle in dieser Stadt mit diesen Denkmälern. Man ist wie in einem Museum. Aber Berlin ist eben kein Museum, sondern es ist eben eher der Moment, ich würde nicht sagen Stadt der Zukunft, sondern Stadt der Gegenwart. Städte der Zukunft sehe ich vielleicht in Istanbul, ich sehe die auch durchaus in Indien teilweise oder in China. Das sind vielleicht oder Brasilien auf jeden Fall, Sao Paulo, Rio de Janeiro sind sicher Städte der Zukunft, wo auch viel mehr junge Menschen sozusagen, also auch die Überalterung Berlins wird irgendwann zum Problem, natürlich in einem Deutschland, dessen Bevölkerungsparameter auf dem Kopf steht. Die ganzen Clubber und Hipster von heute, wenn die alle hier bleiben, weiß nicht, wie das dann wird. Also dann wird vielleicht eine andere Stadt wieder die aufregendste Metropole. Sie unterschieden, das fand ich sehr interessant, gerade zwischen Oberfläche und Innenleben, sozusagen München als die Stadt der Oberfläche. Das war jetzt ein bisschen provokant, zurückprovoziert sozusagen. Ich selber schreibe Gedichte und lese sie in verschiedenen Städten vor, mache Lesungen auch aus Büchern, und man kriegt relativ viel, wenn man auf so einer Bühne ist, wie auch ein Musiker, relativ viel von den Reaktionen des Publikums mit. Ich muss sagen, wo gehen die Leute am meisten mit, wo ist die größte Wärme, die einem entgegenstrahlt, weitaus mehr als eine Oberfläche, muss ich ganz ehrlich sagen, ist in München. Da kommt ein Thema, was in der interessanten Gesprächsrunde von Ihnen auch vorher angesprochen wurde. Eine Stadt wie Florenz ist dafür typisch, dass Geist und Geld zusammengefunden haben, dass politische Macht und Kunst zusammengefunden haben. Und diese Begegnung ist in Deutschland ein wenig behindert, und zwar schon immer behindert gewesen. Macht und Kunst, Macht und Geist haben sehr wenig zusammengefunden. Es gibt sehr wenig zum Beispiel Salons wie in Paris, wo man weiß, ich gehe heute Nachmittag zu dem und dem. Also die hat es in Berlin der 20er Jahre ja auch gegeben. Also das war ja eigentlich auch eine ganz, ganz spannende Epoche für Berlin. Ich glaube auch, ich hoffe, dass es wiederkommt. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man sowas forcieren könnte. Also, es gibt ja eine gewisse Salonkultur auch in Berlin. Ja. Aber woran liegt es eigentlich, dass wir mit dieser Begegnung so große Schwierigkeiten haben, verglichen jetzt zu der Zeit der Renaissance in Florenz, einfach weil es kleiner war damals? Nein, ich glaube, dass wir heute das Problem haben, dass die Menschen sich einfach zu sehr, dass man zu sehr auf diese Spezialisierungsschiene gedrückt wird. Also man einfach, ich weiß es von mir selbst, ich bin in die Uni reingekommen und dann hieß es sofort, dass der ganze Tag war durchgeplant von morgens bis abends, man hat vorgegeben, was man machen musste. Man wurde da so durchgepresst durch diesen Studiengang. Und ich glaube, was damals, und ja auch mit Humboldt, mit dieser Universitätsidee, dann ja eigentlich noch verstärkt wurde, in dieser Ausbildung zur Vielseitigkeit, dass die Menschen dazu angehalten wurden, auch mal zu verweilen, auch mal sich selber zu überlegen, wo will ich eigentlich hin, was interessiert mich eigentlich, also dieses Vorfühlen, dieses Vortasten in andere Bereiche, was so wahnsinnig wichtig ist, um überhaupt Ideen zu entwickeln. Ja, die Ideen entwickelt man nicht, wenn man irgendwo im Büro sitzt und davon morgens bis abends vor sich hin starrt, oder die entwickelt man auch nicht in einem Studiengang, wo man einfach komplett durchgeschult wird, sondern die entwickelt man dann, wenn man mit konfrontiert wird mit Neuem, mit anderem, wo man einfach mal so ein bisschen sagt, was habe ich ja noch nie irgendwie gehört, noch nie gesehen, dem möchte ich gerne nachgehen, das möchte ich gerne mal in Beziehung setzen zu dem, was mich so bewegt oder was mich interessiert. Also da gibt es eine tolle Anekdote von einem französischen Telekom-Ingenieur, der sich plötzlich angefangen hat, für das Verhalten von Ameisen zu interessieren. Und das wurde überhaupt nicht unterstützt von seinem Arbeitgeber, das war die französische Telekom. Und dann ist er einfach, hat er sich davon freigemacht, ist nach Santa Fe gegangen, an das Santa Fe Institute, und hat dort einfach 3 Jahre nur Ameisen verfolgt, ja, und hat sich einfach wirklich interessiert für dieses Kommunikationsverhalten von Ameisen, was ja eigentlich auf den ersten Blick komplett abwegig ist. Und hat aber somit eigentlich die Grundlagen geschaffen für Wi-Fi-Router, für Drohnen in Afghanistan, für sogar die Grundlagen für das heutige Navigationssystem. Ja. Einfach, weil er sich getraut hat, mal was anderes zu machen. Und weil er sich getraut hat, auszubrechen aus dieser Tretmühle des Alltags und sich wirklich mal eingelassen hat auf irgendwas, was ihn wirklich interessiert hat. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Hund begraben, dass man, glaube ich, so lernen muss und dass die Offenheit wieder geschaffen werden muss, seine Interessensgebieten und seinen Leidenschaften auch nachzugehen. Ja. Weil das sonst werden wir einfach so eine dröge, spezialisierte Gesellschaft, wo einfach alle aneinander vorbeireden und aneinander vorbeigehen und keiner mehr in Interaktion tritt. Aber ich möchte es mal in einem größeren Rahmen vielleicht nochmal alles stellen, vielleicht auch in einem europäischeren Rahmen. Dann würden wir vielleicht auch unser föderales System in Deutschland als einen großen Gewinn erkennen. In Frankreich zum Beispiel, klar, Italien, alle Wege führen nach Rom, in Frankreich führen alle Wege nach Paris. Also man kann im Grunde, man kommt an Paris überhaupt nicht vorbei. Man kann aber in Deutschland durchaus in München, in Frankfurt, in Hamburg wunderbar leben und auch Kultur machen. Es gibt eine Blüte, ein Reichtum an ganz vielen Dingen in den anderen Städten auch. Berlin ist auf gar keinen Fall Nabel Deutschlands, ist noch gar nicht Nabel der Welt, das ist ganz klar. Viele derjenigen, die in Berlin auch leben und arbeiten, verdienen hier nicht ihr Geld, sondern tatsächlich auch im Ausland oder natürlich auch in München oder Hamburg. Also das ist auch eine Realität, die man ja auch positiv sehen kann. Man kann es auch so sehen, dass es einen Austausch gibt zwischen den Systemen oder den Städten. Und das wünsche ich mir eben mehr. Wenn ich zum Beispiel sage, lasst uns doch Berlin als Zukunftslabor begreifen, aller Deutschen. Berlin ist die Hauptstadt aller Deutschen. Und das ist vielleicht einer der größten Fehler, die Klaus Wowereit als Bürgermeister gemacht hat, indem er sich quasi hinstellt und sagt, unser Berlin, be Berlin, und wir sind aber sexy, und sich quasi sozusagen isoliert eigentlich vom Rest der Republik, als zu sagen, ich bin euer Bürgermeister, der Bürgermeister der Hauptstadt aller Deutschen, nicht nur der Berliner, der 4 Millionen Berliner, sondern der 80 Millionen Deutschen. Ich habe das Gefühl, wenn ich rumreise und Menschen treffe, es gibt immer wieder dieses Berlin-Bashing, was sie ja auch gerade durchaus in gewisser Weise machen, auf nette Art zwar, aber es ist eine gewisse Art und Weise, über Berlin so zu reden und zu sagen, ja, ihr mit eurem Berlin-Hype, kommt mal ein bisschen runter, ja, kommt mal ein bisschen, beruhigt euch mal ein bisschen, ihr seid alle auf diesem Berlin-Trip, auf diesem aufgeregten Berlin-Wahn. München ist viel gemütlicher, viel freundlicher und so, keine Frage. Und ich glaube, wir brauchen ein ausgeglicheneres System, eine Wechselwirkung der Städte. Das ist vielleicht dann das blühende Barock, was wir hier schaffen können in Deutschland auch zwischen Dresden. Ich habe die Dresden, Leipzig, extrem wichtige Städte auch die Nähe zu Berlin. Das ist diese Gesamtgemengelage eigentlich, die ist sehr interessant, wenn wir über Netzwerke reden. Da spielt es doch sowieso überhaupt keine Rolle final, wo wir leben, sondern eher, wo ziehen wir Ideen, wie bewegen wir uns eigentlich? Also Fragen der Mobilität werden wichtiger auch. Und zwar nicht nur Reisemobilität, sondern auch gedankliche Mobilität. Also das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu deinem Electric Hotel. Aber ich weiß es auch nicht. Ich habe einfach das Gefühl, lass uns aufhören über Städtevergleiche, lass uns lieber darüber nachdenken, wie können wir auch also eines meiner Themen, was mich wirklich interessiert, ist die Frage, wie können wir der repräsentativen Demokratie, der gewählten Volksvertreter, im Falle der Städte sind es die Bürgermeister, wie können wir denen was entgegenbringen, und zwar nicht als Konfrontation, sondern eine partizipative Demokratie. Gelebte Demokratie heißt eben auch, dass wir nicht nur Bürgermeister haben, sondern auch Meisterbürger, Menschen, die sozusagen ihr kreatives Potenzial auch in die Städte und Gemeinde, Community-Arbeit einbringen können. Und zwar nicht nur die üblichen Verdächtigen, nämlich die Künstler, die Kreativen, sondern dass jeder Mensch, und dann glaube ich, und das hat mir an Ihrem Einstieg gut gefallen, als Sie gesagt haben, Florenz war damals eine Stadt, wo alle dahinter standen. Diese Idee der Medici wurde von allen Bürgern getragen. Und ich glaube, wir haben hier in Berlin tatsächlich das Problem, es gibt die normalen Bürger in Anführungszeichen und die kreativen Hipster, jetzt mal ganz extrem. Und es sind zwei Bevölkerungsgruppen, die teilweise auch im Widerspruch zueinander stehen. Die einen produzieren auch Lärm durch die Clubskultur, durch die straßenziehenden Horden von, es gibt ja auch Pub-Crawling und so. Also ich wohne selber in der Oranienburger Straße, ich will da auch wegziehen, weil es geht gar nicht. Das heißt, wir brauchen auch eine andere Stadtgemeinschaft vielleicht. Das wäre vielleicht eine interessante Frage. Ich möchte Sebastian Fleiter auch unbedingt fragen, wie das aus der Sicht, was Electric Hotel dazu beitragen könnte, zu dieser jetzt von uns allen angestrebte Begegnung zwischen Kapital und Geist. Also wir haben in Kassel ein Format, das nennen wir den elektrischen Salon, interessanterweise. Da geht es genau darum, dass wir eben unterschiedliche Leute an einen Tisch bringen, die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Das kommt deiner Idee sehr entgegen. Eben Bürger, egal ob jetzt kreativ oder nicht kreativ, soweit man das überhaupt sein kann, an einen Tisch zu holen und wirklich in der Stadtgesellschaft etwas zu machen. Wir kriegen zum Beispiel interessanterweise Fördermittel mit dem Projekt nicht aus irgendwelchen Kreativtöpfen oder kulturelle Förderung, sondern Stadtentwicklungsfördermittel. Das heißt, es wird wirklich eine Betonung darauf gelegt, dass da ein Potenzial dazu ist, dass man auch nicht nur die Kreativen, dass man eben einen ganzen Stadtbereich nimmt mit allem, was da ist, mit Clubs und mit Handwerkern und mit was weiß ich nicht wem noch und versucht, da eine Initiative rauszuentwickeln, wie man mit Stadtteilen wieder umgehen kann. Das ist ganz spannend. Interessanterweise, wenn wir jetzt bei dem Godot eben bleiben, das Schlimmste, was man sich bei Warten auf Godot vorstellen ist, dass Godot ja kommt. Ne? Interessant ist ja dieser endlose Zustand, man fiebert auf irgendetwas hin, aber es passiert nie. Und da entwickeln sich eben die spannenden Geschichten. Und so sehe ich das ähnlich mit der Zukunft und Berlin. Natürlich wird es irgendwann kommen, aber das Jetzt ist gerade spannend, was sich in diesen Nischen entwickelt, was hier passiert. Und mit dem Electric Hotel, der Trailer ist eigentlich nur so eine Art Licht, das die Motten anzieht. Letzten Endes geht es nicht um Handy aufladen, sondern um das Phänomen Elektrizität. Das ist jetzt irgendwie so einfach das, was wir uns ausgesucht haben als Aufhänger, dass wir alles darum rum gruppieren. Und das ist dann so eine Art Botschafter, der rausfährt und signalisiert, da ist es irgendetwas, da lohnt es sich in allen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen mal drüber nachzudenken, was ist das überhaupt? Und das ist für uns so der Mittelpunkt, um den wir dann die unterschiedlichen Bereiche drum gruppieren und wo dann jeder etwas zu sagen kann, ob das dann eben der Ingenieur ist oder der Künstler oder der Bürgermeister oder wer auch immer. Also man braucht einfach irgendwelche Aufhänger, wo man die Leute ranholen kann und sagen kann, und jetzt sind wir alle gemeinsam zusammen und überlegen, was ist das überhaupt, wie können wir da was machen, wie kann man da irgendwie in dem Moment auch eine Art Stadtentwicklung betreiben. Jochen Sandig nannte das Berlin-Bashing. Ich habe festgestellt, dass das Berlin-Bashing so alt ist wie Berlin selbst. Und es gibt viele prominente Teilnehmer am Berlin-Bashing. Einer zum Beispiel war Richard Wagner, der nicht nur gesagt hat, wenn schon nichts aus mir wird, das war also in seiner frühen Phase, möchte ich das doch lieber in Paris als in Berlin erleben.